So, genau, Thema morgen, das wäre jetzt so mein erster Punkt heute. Ach so, genau, lass uns erstmal gucken, ob da jetzt alles drin ist oder ob da noch was dazu soll für heute Abend. Da haben wir jetzt unter Top 2 TDPA, wer alles da sein ist. Dann müssen wir uns darüber unterhalten, dass wir zusätzliche Koordinatoren noch brauchen für den AK. Dann die Sache How to Selbstständige Schule. Und wie wir da zusammenarbeiten können, auch mit der Fraktion. Dann haben wir hier unter Top 3 Wertschätzung der Erzieher in der Kinderpflege, ALG 2-Empfänger in der Kita, inklusive Inklusion und ihre Folgen und Ausbildungsinhalte und Dauer. Gibt es da noch was zu ergänzen für heute? Ich höre nichts. Das heißt, ich lasse das dann mal so und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt durch. TDPA, wer wird alles da sein von denen, die jetzt hier gerade in der Sitzung sind? Hier. Also ich werde da sein, bin aber noch nicht sicher bei der Verteilung der Themen, ob ich dann Bildung unbedingt mache, weil das sind irgendwie so drei, vier andere Themen, bei denen ich auch Interesse habe und da ja nur zwei, glaube ich, parallel oder vormittags und nachmittags genommen werden können, weiß ich noch nicht, ob ich Bildung mache. Also ich kann auch nur Bildung machen, wenn Wirtschaft parallel läuft. Okay, ich habe, glaube ich, über die Liste noch gelesen, noch zwei, drei andere kommen auch noch, die auf jeden Fall zum normalen Arbeitskreis mit dazugehören. Dann sollen wir uns für morgen, für Samstag schon ein konkretes Thema rausnehmen oder sollen wir das spontan dann am Samstag machen? Also Thema reinschreiben macht auf jeden Fall Sinn, weil das vielleicht auch dazu führt, dass wenn Leute jetzt noch draufgehen, spontan, dass sie aus dem Grunde sich dann eintragen auch. Okay. Also nicht nur über die Oberthema, sondern auch ein Detailthema dann. Ja, und vor allen Dingen denke ich, hier sollten wir uns vielleicht mit anderen AKs absprechen, ne? Denn der zentrale Sinn von so einem TDPA besteht doch eigentlich darin, die Kooperation mit anderen Arbeitskreisen zu fördern. Ich meine, die Bildungsthemen, die können wir auch alle hier im Mumble bearbeiten, oder? Ja, klar, bin ganz dabei. Ich muss noch mal eben kurz die Seite von dem TDPA rausholen. Bitte nochmal Link posten. Ja, mache ich, sobald ich den hab. Einen Moment. Ach, da war er So, schneller. TDPA war ich schneller, genau. So, wo wir auf jeden Fall Schnittstellen haben, ist einmal im Bereich AK-Drogenpolitik und AK-Gesundheit. Das wären die zwei, wo ich jetzt ad hoc sehe, wo wir ja Schnittstellen haben. Und gesprächstechnisch AK-Tierschutz. Und zwar in dem Zusammenhang, es gab da mal eine Anfrage, dass der Tierschutz mit in den Unterricht genommen werden soll. Und da war die erste Idee, dass wir zukünftig halt den Religionsunterricht als Religionsunterricht an sich rausnehmen und stattdessen einen Ethikunterricht einführen, der durchaus Religionen, aber eben nicht von innen, sondern von außen betrachtet, also verschiedene Religionen vorstellt, da aber auch dann so Sachen wie den Tierschutz mit einfließen lässt. Und dann hätten wir das an der Stelle da auch mit abgedeckt. Und das wäre dann auch ein verpflichtendes Fach für alle, also nichts, was man wie den Religionsunterricht jetzt abwählen kann. Da muss man nur einen vernünftigen Namen noch für finden, weil ein Ethikunterricht ja prinzipiell mit Religion erstmal nichts zu tun hat. Der dann eher mit ethischen Fragen und auch mit Tierschutz und solchen Sachen zu tun. Wie man jetzt einen Religionsunterricht, der von außen schaut, sozusagen nennt, gute Frage. Also, wie gesagt, der Hintergrund ist ja auch dabei, dass wirklich es nicht darum geht, also der jetzige Religionsunterricht ist ja nach Religionsgemeinschaften und Konfessionen entsprechend aufgesplittet und beschreibt die Inhalte der jeweiligen Religion und zwar so, dass sie dass man die Inhalte lehrt. Ich versuche das jetzt so möglichst neutral zu formulieren, aber was mir speziell jetzt dabei vorschwebt, ist eher etwas, dass man Schülern zeigt, was für verschiedene Religionen es gibt, wo sie herkommen, welche Wertmaßstäbe werden da angelegt und so weiter, um ein Verständnis für Menschen mit bestimmten religiösen Hintergründen zu bekommen, um ein Verständnis für den Menschen auch zu erzeugen. Ja, also eben nicht zu lernen, Was ist der Hintergrund jetzt im christlichen Glauben oder im jüdischen Glauben, um das zu lehren, also wie jetzt im Religionsunterricht der Schule? Dieser Ethikunterricht soll eben zeigen, so was macht die einzelnen Religionen aus, sodass die Schüler eben lernen, die Unterschiede zu erkennen, aber auch eben zu erkennen, Mensch, wenn der andere dieses und jenes, wenn ich ihn damit verletze, dann weiß ich auch, warum ich ihn damit verletze, weil ihm dieses oder jenes besonders wichtig ist. Er nennt es doch einfach komparativen Religionsunterricht. Nee, es soll ja eben nicht ausschließlich Religionsunterricht sein, sondern eben der Teil mit dem Tierschutz soll da durchaus mit rein. Da soll auch durchaus die Sache mit der Prävention vor Drogenmissbrauch mit reinspielen. Ja, also so ein ganzheitlicher Unterricht, der auf verschiedene Dinge auch aufsetzt. Also ich hänge jetzt nicht am Namen Ethikunterricht, um Gottes Willen. Also von daher sollten wir wirklich den Namen auch da frei irgendwie, also da noch uns mal ein bisschen Gedanken drüber machen, wie wir das nennen sollen. Aber das wäre meine Idee, dass wir das an der Stelle auch sowohl dem AK-Tierschutz so vorstellen, als auch dem AK-Drogenpolitik und auch dem AK-Gesundheit. Weil da dann eben das Thema, das ist jetzt neulich nochmal gekommen, die haben jetzt School Nursing noch dabei. Da geht's dann in den Bereich, dass es an den Schulen auch wieder Krankenschwestern gibt, die auch gleichzeitig Ernährungsberatung und so weiter machen. Ja, zu dem Schulen Nursing Thema haben wir auch im AK Gesundheit gesprochen. Das wäre ein sehr gutes Verbindungsthema auch. Ja, ich weiß, der, ich habe den Namen wieder vergessen, hatte mich darauf auch angetwittert. Und wir hatten uns da schon kurz drüber verständigt. Also ich finde das auch auf jeden Fall eine ganz wichtige Geschichte, weil auch das Thema, eine Krankenschwester an der Schule zu haben, finde ich sehr wichtig. Macht auf jeden Fall Sinn. Zumal jetzt bei Schulen, die immer mehr auch Inklusion beinhalten, dass das sowieso mehr oder weniger notwendig ist. Wobei das dann natürlich auch wieder dann in Richtung Heilerziehungspflege oder sowas geht. Ja. Okay, sollen wir dann als Thema für den TDPA Schnittstellenfindung mit den besprochenen AKs auf die Agenda setzen? Ja. Dann trage ich das mal eben auf die Wiki-Seite ein. Wenn es um Schnittstellen geht, würde ich auch prinzipiell gerne mal die Ideen, die wir vom AK Kultur her hatten, nochmal genauer dem AK-Bildung vorstellen wollen. Ja. In Bezug auf Künstler in Schulen, solche Sachen. Ja. Darf ich mal eine kleine Frage stellen, weil auf der Wiki-Seite fällt mir das jedes Mal wieder auf. Da ist eine AG Liquid Feedback drauf. Und das Feedback schreibt sich da VIT. Ist das Gladbach. Die Vitusstadt Mönchengladbach. Ah, okay, danke. Ich war jetzt, ich bin etwas verwirrt. Genau. Weil es gibt hier in Gelsenkirchen einen Vitus-Grill, so eine Fleischerei, und die schreibt sich auch so mit Vitus am Anfang, also VIT, und deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Skandal, der Paul Gelf kennt die AKs nicht. Ich habe bei Google übrigens mal gerade Vitus eingegeben. Da kommt tatsächlich als allererstes der Vitus-Grill in Gelsenkirchen. Ja, siehst du. Geil. Dann muss der gut sein, ne? Danach kommt Vitus ökumenisches Heiligen Lexikon in Mönchengladbach. Die Verbindungen sind direkt da. Dann war es wenigstens nicht ganz so weit hergeholt, mein Gedankensprung. Der heilige Sankt Vitus könnte auch Schutzpatron der Mafia sein, weil er stammt aus Sizilien, 304 in Sizilien geboren. Hieß der nicht Vito Corleone? Starb unter Diokletian als Märtyrer. Also er hat schon seinen entsprechenden Hintergrund. Ist jetzt heute einer der 14 Nothelfer als Schutzpatron der Apotheker, Gastwirte, Bierbrauer, Winzer und Kupferschmiede. Also bei den Gastwirten, da bist du dann auch wieder bei deinem Grill in Gelsenkirchen, da in dem Röcklinghaus. Ich mache mich unbeliebt. Lass uns zum Thema zurückkommen. Nee, ich schreibe gerade in dem Wiki vom TDPA. Also angedachte Themen, Verbindungen und Schnittstellen zu den anderen AKs. Und zwar AK Drogenpolitik, AK Gesundheit, AK Tierschutz, AK Kultur. Richtig? Habe ich wen vergessen? Was ist eigentlich aus dieser Wirtschaftsunterrichtsidee geworden? Hilf mir nochmal einen ganzen Moment auf die Sprünge. Ich weiß nicht, ob das nur auf der Liste diskutiert wurde oder in der AG-Bildung, ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwo wurde dann intensiv darüber geredet, ob man nicht auch die Wirtschaftswissenschaften als Fach an die Schule bringen muss. Gibt's auch, so wie Geschichte. Gibt's auch was? Das Fach gibt es bereits, es heißt Sozialwissenschaften-Geschichte. Ja, die wollen so richtige, Finanzwirtschaft reinbringen. Dann müssen sie begründen, wieso das unbedingt nötig ist, das darüber hinaus zu machen. Dann sollen sie erstmal den Lehrplan durchlesen von so wie Geschichte. Ja, sehe ich auch so. Kein einziger von denen gemacht. Okay, also, naja, ich hatte das nur auf einer Liste verfolgt. Ich fand das ganz interessant, weil ich mir dachte, wenn man so anfängt, dann müsste man noch alle ganz viele andere Fächer noch schaffen. Das ist ein bisschen komisch. Also, wenn man unbedingt Fächer schaffen will, dann wäre ich eher für Rechtskunde. So. Aber Fächer schaffen ist meistens so ein kleiner Ausweis von, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ja, ich bin, wenn solche ist, guten... Im Prinzip richtig, Radbert. Nur, also jetzt gerade, also in Bezug auf Jura fände ich es wirklich nicht so schlecht, weil davon versteht man nämlich gar nichts, obwohl man Abitur hat, wenn du aus der Schule kommst. Da stimmt. Muss man den guten alten Sachunterricht wieder zurückholen. Den hatten wir in der Grundschule. Der war so geil, ja. Da haben wir so Sachen gemacht, wie fülle ich was richtig aus, gerne mit dem Bürgermeister gegangen, welche Ämter sind für was darf ich, was darf ich nicht. Zwar alles auf Kommunalebene, aber das könnte man ja einfach dann ein bisschen größer ziehen. Ja, es muss ja dann auch kein Fach sein, das wer weiß wie weit durchläuft, sondern das ist zum Beispiel eine Sache, die man dann in einer Klasse 10 machen kann, ja. So, und nochmal die Sache zusätzliches Fach schaffen. Also die Idee war ja eben auf jeden Fall, kein zusätzliches Fach, also zusätzliche Unterrichtsstunden zu generieren, sondern die vorhandenen Unterrichtsstunden zu nutzen. Deswegen eben der Hintergrund, die Stunden des Religionsunterrichtes dafür zu nutzen, weil wir ja sagen, wir wollen eigentlich eine Trennung von die Trennung von Kirche und Staat auch vernünftig durchziehen. Und das heißt, eigentlich hat der Religionsunterricht in der Schule nichts zu suchen. Da habe ich aber eine ganz kurze Frage zu, weil der Religionsunterricht ist ja wirklich dummerweise im Grundgesetz verankert. Kann man das aus den Schulen raushalten oder nicht? Weil wir sind uns da nicht sicher gewesen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob im Grundgesetz drinsteht, dass Religionsunterricht an den Schulen erteilt werden muss. Ich meine, da steht drin, dass die Religionsausübung frei ist. Und das kann sie auch sein, wenn ich den Religionsunterricht privat, also wenn ich... Religionsunterricht ist vorgeschrieben. Ja. Moment. Das ist ein ganz komischer Paragraph. Du musst also wirklich irgendwie Religion unterrichten. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich explizit Schule steht. Also, wie gesagt, das ist eine Sache. Ich weiß, unser Sohn nimmt nicht am Religionsunterricht teil, ja, an keinem Religionsunterricht, und es darf ihm auch kein Ersatzunterricht erteilt werden in der Zeit. Ja, der hat zu dem Zeitpunkt frei. Das steht mittlerweile auch im Schulgesetz drin. Also von daher kann die Pflicht, Religionsunterricht zu erteilen, nicht ganz so gegeben sein. Also nee, also es ist keine Verpflichtung, dass du da hingehen musst, aber Grundsatz Artikel 7 Absatz 3, der Religionsunterricht ist in öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Okay, das ist ein ordentliches Lehrfach, das heißt aber nicht, dass das Ding erteilt werden muss. Das heißt, es ist in dem Falle ein Lehrfach, wenn es erteilt wird. Ja, ich überlege halt auch gerade, was bekenntnisfrei heißt. Ja, das würde eigentlich heißen, dass normale staatliche Schulen es gar nicht müssten. Ganz genau, weil das sind bekenntnisfreie Schulen. Bekenntnisschulen sind die Schulen, die jetzt hier der katholischen oder evangelischen Kirche angehören oder so. Oder sich christlich nennen, die sind auch schon Bekenntnisschulen. Ja. Gut, ich würde auch sagen, wir sollten uns da jetzt speziell heute Abend jetzt nicht so den Kopf drum machen, ob das jetzt an der Stelle hinhaut oder nicht, sondern dass wir einfach grundsätzlich die Schnittstelle schaffen wollen zu den anderen Bereichen. Ja, und ich sage auch mal so, wenn man eine Mehrheit im Bundestag hinbekäme, die an dieser Stelle vielleicht auch das Grundgesetz mal ändern würde, wäre das auch nicht das Schlimmste. Also das Grundgesetz ist ganz toll, aber manchmal, in manchen Sachen, Ja, ich muss auch sagen, ich fand die Grundgesetzänderung seiner Zeit, dass Frauen auch wählen dürfen, durchaus begrüßenswert. Die ein oder andere Grundgesetzänderung danach fand ich jetzt nicht mehr ganz so gut. Weiter im Text. Okay, so. Nächstes Thema wäre zusätzliche Koordinatoren. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich werde zukünftig deutlich weniger Zeit haben. Ich werde natürlich immer wieder schauen, dass ich dazukomme, aber es wird durchaus passieren, dass ich an Mumble-Sitzungen nicht teilnehmen kann und so weiter. Ich werde alle Themen weiterhin verfolgen, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein, besser zwei Leute, die einfach zusätzlich die Koordination mitmachen. Das ist kein großer Akt. Das ist gelegentlich mal über die Mailingliste gucken, vielleicht, wenn es mal wieder ganz wild läuft, auch mal ein paar mahnende Worte schreiben. Und ansonsten ja, hier diese Protokolle, die aus den Vorlagen zu erstellen sind, erstellen und bei den Sitzungen dann mitprotokollieren. Wenn man dann das Ganze noch mitschneidet, hier diese Mumble-Sitzung, und ich den mitgeschnittenen Teil zugemailt bekomme, dann schneide ich das Ding zurecht und spiele das auch hoch. Das ist überhaupt gar nicht das Thema. Es geht nur darum, dass wenn ich nicht da bin, kein Koordinator im AK zur Verfügung steht. Also wenn ich das nicht alleine machen muss, dann kannst du mich da auch mit eintragen. Ja, guck mal. Dann haben wir schon mal einen zusätzlichen. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nicht aus der Welt, aber es geht einfach darum, dass da zusätzlich jemand noch da ist. Also prinzipiell würde ich so, was Moderation angeht, auch dabei sein, wenn das gewollt ist. Ja, dann würde ich einfach mal das mit ins Protokoll reinschreiben, dass wir da jetzt drüber gesprochen haben und dass ihr beide euch bereit erklärt. Dann beschließen wir das jetzt hier noch nicht, damit da keiner sagen kann, ihr habt das jetzt auf dem kurzen Wege beschlossen, sondern das können wir dann nochmal über den offiziellen Weg machen, aber ich glaube nicht, dass da jemand was dagegen hat. Ja, ist gut so. So, Abstimmung darüber soll auf einem der nächsten, nicht nächsten. Nächstes Treffen. Nächsten. Schreibt ja Rö. So, dann hatten wir die Sache, die Radberg schon wunderbar vorbereitet hat. Und zwar die Sache Erstellung eines Infoblattes für Schulen in der Umstrukturierung. Und zwar dieses How-to selbstständige Schule. Da hast du schon jede Menge Zeugs zusammengetragen. Muss ich sagen, Hut ab. Das war echt klasse. Also das ist auf jeden Fall schon mal die Grundlage dessen, auf der man das Ganze aufziehen kann. Was mir dazu noch eingefallen ist, wir sollten schauen, ob wir mit der Fraktion und den Leuten in der Fraktion, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigen, das müssten Monika oder Birgit sein, uns da abstimmen, inwieweit wir diese fertige Ausarbeitung dann auch irgendwie an die Schulen rankriegen, die jetzt in der Umstrukturierung sind. Ja, ich möchte dazu sagen, es ist halb so wild, weil diese ganzen Geschichten, die sind ja alles quasi aus einer Hand erhältlich, nämlich auf dem Bildungsportal des Schulministeriums. Und daher musste ich da nicht so groß suchen und nur ein bisschen Grundwissen aus dem Referendariat rekapitulieren, so was die Unterschiede zwischen Gesetz und Rechtsverordnung und so betrifft. Was dazu jetzt aber nötig ist als nächstes, um das weiterentwickeln zu können, wären halt ein paar mehr so Überschriften. Ne? Ich habe das mit ein paar mehr Merkmalen angefangen, der fließenden Schullaufbahn, hier das mit dem jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht und der Leistungsbewertung, um das schon mal rausgesucht, aber wir bräuchten einfach mal, das wäre gut, wenn wir das heute Abend fertig kriegen, einfach noch so ein paar Überschriften, zu denen man dann in den Gesetzen stöbern könnte. Also Merkmale der fließenden Schullaufbahn, die so und so vorschweben. Hast du da noch was die da in Gelsenkirchen da an der Schule, wo die das Konzept da gerade erarbeiten, vielleicht im Speziellen so alles rausholen? Also da ist hier ist relativ wichtig die Zusammenarbeit innerhalb des Stadtteils. Das ist denen hier ganz wichtig. Dann Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und so, also so Kooperationsverträge mit lokalen kleinen Firmen und so weiter, also dass da, was die Schüler betrifft, auch viel mehr passiert. Im Prinzip Sachen, die auch in Bielefeld an der Laborschule stattfinden. Und dann wollen die halt auch mehr ja, Lokalgeschichte, aber das ist eben, weil das ursprünglich der ursprüngliche Hintergrund eine Stadtteilschule war. Und deswegen sollte das eben deutlich stadtteilbezogener laufen. Und man will jetzt hier auch den naturwissenschaftlichen Bereich deutlich stärken, weil die andere große Gesamtschule hier, also was jetzt Gesamtschule ist, sich jetzt demnächst 100% in Richtung Sportförderung ausrichtet. Und da wird dann der naturwissenschaftliche Bereich noch weiter hinten überfallen. Aber das sind alles nicht ganz so Sachen, die da jetzt reinspringen, ne? Also was jetzt fließende Schullaufbahn oder so betrifft. Ich glaube, da müssen wir auch einfach nochmal genauer durchs Bildungsprogramm gehen und schauen, was umsetzbar ist und was nicht. Also wirklich halt sowohl an unserem Bildungsprogramm als auch ein bisschen am Bundesbildungsprogramm, da gibt es ja auch ein paar ganz ordentliche Sachen, dass man da einfach mal reinschaut. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt irgendwie schaffen, aber ich denke mal, ich werde mich auf jeden Fall bis nächste Woche irgendwann mal da richtig dran setzen können. Ich weiß nicht, ob ich es bis Samstag schaffe. Okay, also ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich den Kontakt zu Moni bzw. Birgit aufbaue. Ja, beide sind im Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Moni ist bildungspolitische Sprecherin, wobei ja, das nicht ganz klar ist. Es steht hier unten, steht, dass Moni bildungspolitische Sprecherin ist und weiter oben steht, dass Birgit das ist und Moni Sprecherin für Inklusion ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, gut, ich werde die Stellvertreter sind Joachim und Creon, die natürlich auch eigentlich AK-Bildung sind, von daher passt's ja. Wobei das von der Zuordnung ja auch insofern passt, da die Moni ja von der Förderschule kommt und andere Kollegin ja von der Berufsschule, ne? Birgit von der Berufsschule, ne? Ja. Ja, ja, sowieso. Ich glaube, da sind wir auch gut ausgerüstet. Ja. Auch wenn ich mit denen persönlich gut klarkomme, habe ich beim AK-Kultur viel größere Probleme, weil da beide eher Medienleute sind und von Kultur nicht so wirklich Ahnung haben, so selber gesagt. So, gut, dann haben wir halt mehr Arbeit. Was soll's. Ja, also meine Idee ist jetzt an der Stelle, dass wir eben speziell die Bildungsleute in der Fraktion da mal antriggern, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass wir ja eben diesen Schulen in der Umbruchphase jetzt irgendwas an die Hand geben können, wo vielleicht nicht Piratenpartei draufsteht, aber einfach, dass wir was erstellen können, was dann wo wir dafür sorgen können, dass das an die Schulen kommt. Und sei es über dieses Schulpostfach, Schulverteiler, wie auch immer, über den Ausschuss für Schule und Bildung im Landtag oder so, dass man das quasi als offiziellen Verteiler nutzen kann oder so. Irgendwas, wo man einfach so ein ganz kleines bisschen das Feuer schüren kann, so wenn ihr jetzt hier Sekundarschule werdet, habt ihr Möglichkeiten. Guckt mal hier, ja. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da die ein oder andere Schule dann drauf anspringt. Das werden nicht alle sein, aber ein paar werden es mit Sicherheit sein. Interessant wäre auch, wenn es denn jetzt irgendwann mal einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für Bildungspolitik gibt, ob der uns nicht gerade jetzt hier so die juristischen Details so ein bisschen abnehmen kann, ein bisschen uns da helfen kann. Ja. Aber da Moni am Samstag da ist, denke ich mal, können wir sie direkt fragen. Ja, genau das werden wir auch tun. Okay, dann wäre ich jetzt für meinen Teil da soweit durch und würde jetzt zu Top 3 gehen. Und das war, ich weiß nicht, wer es eingetragen hat, aber ich war es nicht. Ich war's. Dann leg mal los. Ich mache erstmal einen Verbindungstest, weil ich sitze zurzeit auf dem Brocken im Harz. Geht es? Wunderbar. Man hört dich sehr gut. Besser als viel anderes. Ja, ich hatte eigentlich vor, noch rechtzeitig zum Hotel zu kommen und über WLAN einzugehen, aber die Termine, die ich hier hatte im Harz, die haben doch etwas länger gedauert. Von daher sitze ich jetzt hier oben bei meiner letzten Station und versuche das mal über mein Android-Handy. Ich habe also auch kein Pad dabei. Ich habe zwar ein Netbook, aber ich kann da jetzt nicht doppelt drauf zugreifen, also parallel noch im Netbook gucken, so dass ich das jetzt versuche, so ein bisschen aus dem Kopf herauszumachen. Wir hatten, als mit Klaus Löfflert diese frühkindliche Bildung angesprochen hatten, festgestellt in den Gesprächen mit den Erziehern, die wir geführt haben, dass es einige Probleme gibt in der Wertschätzung der Erzieher. Ich möchte das nicht ganz so weit ausholen. Ich wollte da vielleicht nur mal kurz drüber berichten. Wir haben festgestellt, dass die Problematik der Tagesmütter, Tagesväter und deren Qualifikation stark dem, was Erzieher auch noch leisten müssen, widerspricht, dass zum Beispiel Erzieher nicht automatisch Tagesmütter, Tagesväter sind. Das war so der Anfang. Interessant wurde es dann, als die Diskussion natürlich auch parallel mit der Betreuungspauschale, mit Betreuungsgeld im Bundestag kam und jetzt vor kurzem natürlich die Initiative zu sagen, wir schulen Arbeitslosengeld 2 Empfängerinnen und Empfänger, meistens werden es Empfängerinnen sein, um in den Erziehungsbereich und bringen die mit in den Kindergarten ein, damit dieses fehlende Fachpersonal, was sicherlich im nächsten Jahr, in 2013, wenn die U3-Betreuung rechtlich einklagbar ist, damit dort dieser Fachkräftemangel umgangen werden kann. Diese Säulen, die wir haben, also die Tagesmütter, Tagesväter und diese zusätzliche Qualifikation von Arbeitslosengeld 2 Empfängern, eventuell im Bereich Kinderpflege, haben wir dann in so kleinen Diskussionen auch mit Manfred Schramm und auch Klaus herauskristallisiert, dass das nicht vielleicht so das Optimale ist und dass wir als Piraten uns darüber nochmal Gedanken machen sollten, wie wir eine vernünftige kindliche Frühförderung sehen, dass wir gerade diese Anfangszeit, zweite, dritte, vierte, fünfte Lebensjahr als besonders wichtig erachten. Es gibt im Kiebitz da noch nicht sehr viel über Qualitätsanforderungen und wir sehen, dass da erheblicher Nachholbedarf ist und wir müssen aufpassen und das müssten wir vielleicht auch diskutieren, dass nicht Qualität verloren geht zulasten der Kinder in der Frühförderung und da sollten wir uns als Piraten nochmal klar positionieren und diese Positionierung, da denke ich mal, sind wir bei und die ist auch sicherlich auch noch lange nicht abgeschlossen. Wir tragen zurzeit erstmal zusammen, was es gibt, was man verändern kann, welche Rechtsgrundlagen es für Ausbildungen gibt und ich glaube, da bleiben wir einfach erstmal dran. Ja, also war das im Grunde genommen ein Zwischenbericht der Arbeit zu dem Thema, an dem ihr dran seid? Ja, ich denke, es ist so, dass wir so eine Diskussionsphase sind, wo einige, wir hatten ja auch, Holarius erinnert sich dran, vor einiger Zeit noch darüber gesprochen, dass wir nochmal auch Erzieher vielleicht zum Mumble einladen, um mit denen darüber zu sprechen. Das hatten wir schon mal angesprochen. Jetzt ist halt eben diese Option dazu gekommen, oder ich weiß gar nicht, wer es jetzt wirklich ins Laufen gebracht hat mit dem Arbeitslosengeld 2 Empfängerinnen. Das ist ja vor 3-4 Tagen in der Presse gewesen, ungefähr 6.000 kämen in Frage und ja, ich denke, das ist plötzlich jetzt so ein Thema geworden, das hätte ich persönlich jetzt gar nicht erwartet, ich setze mich auch sonst nicht so viel mit frühkindlicher Bildung auseinander, habe also dieses Thema mit übernommen, um einfach auch mal so, sage ich mal, was Neues aufzugreifen, mein Schwerpunkt ist ja eher Schule. Und ich habe festgestellt, dass das unheimlich viele Menschen drüber sprechen und da ist was im Laufen. Das ist so auch gesellschaftlich so im Umbruch so ein bisschen diese Diskussion über Bildung im frühkindlichen Bereich. Und ich glaube, wir bleiben da jetzt erstmal dran und müssen dann gucken, dass wir den passenden Moment, jetzt in Ferien, aber nach den Ferien den passenden Moment erwischen, dass wir das wirklich auch mal auf die Agenda setzen, das mal ausdiskutieren und auch dann wirklich ein Statement formulieren, wie wir frühkindliche Bildung sehen. Ja, finde ich wirklich gut. Wir sollten an der Stelle vielleicht einfach auch schon mal so ein bisschen in den Hinterkopf behalten. Das Thema Agenda-Setting, das wird demnächst auch auf uns zukommen. Das bedeutet, wir werden zukünftig bestimmte Themen häufiger auch in die Presse bringen wollen. Das wird also auch mit der AG Öffentlichkeitsarbeit zusammenlaufen, so dass wir quasi so eine Art Roadmap erstellen über das Jahr hinweg, welche Dinge wir wie transportieren wollen, damit wir natürlich auch immer mal wieder da mit in Erscheinung treten und nicht, also auch für die Presse interessanter werden, wenn wir uns halt häufiger zu ganz bestimmten Themen äußern und zwar eben mit der entsprechenden Weiterentwicklung und so weiter, als wenn wir uns quasi nur wie Phönix aus der Asche hochbewegen und sagen, tata, hier haben wir jetzt mal eine Meinungsäußerung und danach sind wir wieder weg. Also das Agenda-Setting soll das Ganze eben auch längerfristig transportieren und da können wir dann auch den Bereich frühkindliche Bildung und den Bereich Schule zum Beispiel so nehmen, dass wir, wenn wir jetzt mal den Bereich Schule nehmen, da haben wir jedes Jahr, kurz bevor das, nein Quatsch, zu den Halbjahreszeugnissen, da geht's los, dass die Schüler sich an den weiterführenden Schulen bewerben müssen. Und es ist so, dass bei ganz vielen Schulen, hier auch in den größeren Städten, ganz viele Schüler an die Gesamtschulen drängen und letztendlich nicht angenommen werden und dann auf andere Schulen verteilt werden müssen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man immer wieder, wo du einen fixen Termin hast und sagen kannst, hallo, mit unserer Schulform gäbe es das nicht, weil dann gäbe es diese Selektierung nicht. Ja, also so, das ist ein langfristiges Ding, was wir aufbauen müssen, aber das sollten wir dann einfach an der Stelle auch gleich mit dem Hinterkopf behalten, wenn wir eben jetzt so ein Thema dann auch aufbauen. Ich würde aber in diesem Fall sogar sagen, das ist alles schön und gut nach den Ferien und so weiter, aber momentan ist das Sommerloch. Also ich finde, dieses Thema ALG-2-Empfänger werden mal eben schnell umgeschult. Das zeigt einfach, wie wenig Wertschätzung da ist und dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich finde, da könnte man sich durchaus auch jetzt einfach mal positionieren und sagen, wir sehen das eigentlich anders. Ja, also das also da könnte man jetzt quasi eine PM quasi zu basteln, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, also ich denke von den Inhalten, die wir bis jetzt rausgearbeitet hatten, wie schon gesagt, ich hatte da jetzt auch einen Blog in Vorbereitung zu dem Thema, das Kiebitz, und da kann man sicherlich eine Pressemitteilung gestalten, weil ich glaube, jedenfalls aus das, was jetzt in den Mailings, also nicht alles ist über Liste gegangen, sondern vieles auch einfach so intern unter den Leuten, die Interesse daran haben, gegangen. Da gibt es schon so einen Standpunkt, dass durchaus ein Zugang gegeben werden soll zu dem Beruf im Rahmen der Kinderpflege, dass aber halt die Qualität abgestimmt sein muss. Es muss auch ein vernünftiger Qualitätsanspruch muss da sein. Wie schon Manfred hat gesagt, er kennt auch eine Menge Leute, die das als Quereinsteiger gut gemacht haben. Wir wollen uns auch nicht gegen Quereinsteiger blockieren, aber es muss ein gesamtheitliches Konzept sein. Und da kann man sicherlich eine Pressemitteilung gestalten. Man muss natürlich aufpassen, man kann jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber mit dem Schlagwort grundsätzlich Quereinsteiger ja, aber mit der vernünftigen Qualifikation, da könnte man eine Pressemitteilung basteln. Ja, bin ich ganz dabei, dass es darum geht, eben Quereinsteiger ja, aber bitte nicht nur um irgendwelche Stellen zu schaffen, irgendwelche Leute dann jetzt umzuschulen und dann da auf die Kinder loszulassen. Das kann es dann nicht sein. Ich mache mal Folgendes. Ich warte mal, ich. Polaris? Hallo? Ja. Ich mache mal Folgendes. Ich kann hier nicht so schnell rein und raus, das ist immer das Problem. Wenn ich einmal gedrückt habe, bin ich immer irgendwie drin. Ich würde Folgendes machen. Ich würde so eine Pressemitteilung als Rohgerüst aus dem, was ich bis jetzt habe, entwickeln und wird das dann erstmal mit den Leuten, die so in dieser frühkindlichen Geschichte sind, kurz absprechen und das dann über die Liste geben und das zeitmäßig so innerhalb der nächsten 3 bis 4 Tage. Ihr macht doch das, arbeitet das Ding doch in einem Pad aus, das bei uns im AK Bildungs Unterbereich liegt. Und sobald das Ding soweit ist, dass ihr sagt, so, da sind wir jetzt soweit fertig mit, dann mailt er das kurz rum mit dem Link zu dem Pad dazu und dann können wir da nochmal gemeinsam drüber schauen. Und dann wäre ja im nächsten Schritt, dass wir die AG Öffentlichkeitsarbeit dabei da mit ins Boot holen, ne? Ja, okay, kann ich auch machen. Ist sicherlich der piratigere Weg mit dem Pad. Ich denke mal, das kann ich dann verlinken. Ich werde eins öffnen, verlinke das dann in unserer Hauptseite unter der frühkindlichen Bildung. Lad nochmal dann die entsprechende Person euch ein, mitzuarbeiten und dann mache ich das Grundgerüst und dann gucken, was sich in den nächsten 3-4 Tagen da entwickelt. Ich denke, dass ich dann so ein Enddatum angebe, dass man vielleicht sagt, nächste Woche Dienstag oder Mittwoch, so als Stichtag, dass die Leute auch nicht nur einfach drauf gucken und sagen, na, guck ich mir nächste Woche nochmal an, sondern wirklich, wenn sie schon drauf gucken, sagen, okay, da beteilige ich mich an dieser PM. Ja, jetzt verstehe ich es richtig. Wir haben noch den eigenen Pad-Bereich, ackerbildung.nrw.piratenpad.de. So, und da solltest du eigentlich, Willi Spieker, du hast dich noch nicht angemeldet. Das kann sein, dass ich da noch nicht angemeldet bin. Du hast auf jeden Fall mal Zugangsdaten angefordert, hast dich eingetragen und hast dich bloß noch nie eingeloggt damit. Und weil dann kannst du in dem Bereich direkt ein Pad aufmachen, so wie zum Beispiel unser Protokoll-Pad. Das liegt da auch in dem Bereich. Aber wenn du, du kannst ja jetzt nicht aufs Protokoll gucken, klar. Aber wenn du das nutzt, weil dann haben wir das direkt gleich bei uns im AK-Bildungsbereich und jeder sieht dann die Liste der Pads, an denen wir gerade arbeiten und du hast nicht die Gefahr, dass da irgendwer von außen dann der das Ding auseinanderwühlt, weil die Pads alle von uns bearbeitet werden können, aber nicht von jedem anderen, der von außen kommt. Ja, okay, mache ich. Ich hatte in letzter Zeit halt, auf der Seite steht viel, hab dann auch in den Protokollen, die sind ja dann auch immer verlinkt, deshalb war ich jetzt nicht auf den Pads an sich, aber ich werde mir das, wenn ich dann zu Hause bin wieder und am Rechner bin, werde ich mir das nochmal zu Gemüte führen und würde das dann genauso, wie du es gesagt hast, einpflegen. Also, ich mache dir einfach mal nochmal eine Mail fertig und schick dir nochmal Zugangsdaten nochmal zu, dann hast du die auf jeden Fall nochmal. Sonst mache ich eben ein Pad auf. Fütter das mit den ÖA-Dingern, also wie man in so Pressemitteilungen diese ganze technische Kram da baue genau. Ich damit ein und genau, dann schicke ich das einfach rum. Genau. Und Wilk, das ist gar nicht schlecht, wenn du quasi mit einem Anfang kommst. Also sagst hier, das ist erstmal das Grundgerüst und dass dann immer noch auseinandergenommen wird und wieder zusammen und wieder auseinander und so, das ist ja normal. Ja, wo wir bei der Geschichte aber jetzt sind, dann möchte ich doch, damit das nicht wieder so verpufft, direkt nochmal ein bisschen auf das Agenda-Setting vorbereitend eingehen. Es ist wahrscheinlich noch nicht alle bekannt, aber wir haben da ein gewisses Konzept entwickelt. Ich werde das jetzt nicht in aller epischen Breite vorstellen. Ich werde euch gleich den Link zu dem Pad posten. Das könnt ihr euch dann fürs nächste Mal durchlesen. Diesmal bitte nicht, weil das ein bisschen zu ausführlich ist und jetzt die Sitzung sprengen würde. Ich möchte es nur ganz kurz anreißen. Und zwar wird es dabei darum gehen, eine Reihe von PR-Aktionen mehr oder weniger aufwendigen zu entwickeln, so im Rahmen eines Brainstormings, zu einem konkreten Gegenstand. Der könnte beispielsweise jetzt für uns sein, diese Sache hier mit den Kinderpflegerinnen und der Bildung und der Qualität in der frühkindlichen Bildung könnte. So, wir haben das mal ein bisschen angerissen und es geht darum halt, diese Kette von PR-Aktionen in den AKs zu entwickeln und zu einer Kampagne quasi auszuarbeiten, die wir dann entsprechend auf die Weise dem Vorstand vorlegen, wenn der akzeptiert, dann das immer wieder mit einzelnen Aktionen, PMs und so weiter verkettet durchdrücken. Und da wäre es einfach gut, wenn ihr euch im Laufe der nächsten Woche das mal reinpfeift und vielleicht schon mal den einen oder anderen Gedanken drüber macht. So, ne, quasi Brainstorming. Was könnte man so machen? Wir haben da ein Beispiel ausgearbeitet, sehr breit. Das Beispiel stammt aus dem Bereich öffentlicher Verkehr, ne, fahrscheinloser ÖPNV. Und wir müssen also jetzt quasi die Transferleistung erbringen und uns was überlegen, was könnten wir so ähnlich oder irgendwie in der Richtung in unserem Bildungsbereich vielleicht dazu beisteuern. Poste jetzt den bewussten Link für nächste Woche. Bitte einfach mal bookmarken und irgendwann, wenn ihr Zeit habt, drüber gucken. Danke. Kannst du den auch nochmal über die Liste schicken? Kann ich auch mal, kein Thema. weil ich jetzt mobil keine Links sehe. Ja, schon klar. Nee, sehr mache ich sofort. So, ich habe jetzt auch nochmal in unserem Pad-Bereich, im AK-Bildungs-Pad-Bereich, ein extra Pad angelegt, Agenda-Setting. Da habe ich jetzt vom Hardberg die URL reinkopiert und dann auch schon mal angefangen und habe gesagt, Ideen. Da können wir die Sachen dann auch drin sammeln. Jo, haben wir da noch was? Holaris, ich habe das Pad jetzt für diese frühkindliche Bildungsgeschichte, also zumindest schon mal das Rohpad angelegt. Das ist dann PM frühkindlich. Und dann kannst du da die Sachen reinpacken, die quasi das Grundgerüst aus der AG Öffentlichkeitsarbeit. Jo, mach ich. So, Wilk, dir mail ich jetzt nochmal die Hauptseite dieses Pads zu. Du hast auch schon eine Mail gekriegt mit einem neuen Kennwort dafür, dass du dich anmelden kannst und auch den Link dann eben zu dem Pad für die frühkindliche Bildung. Ich bin schon drin. Ich habe nämlich glücklicherweise noch ein zweites Handy. Ha, sowas. So sitzen die Piraten, ne? Technik, die begeistert. Ja, die Leute von außen denken, ich wollte mich jetzt umbringen, weil ich so viel Kabel hier habe mit dem Stromversorgung aus den Autosteckdosen. Okay, dann würde ich sagen, gibt's noch was? Da stehen ja noch Sachen im Protokoll, was ich jetzt gerade nicht mehr vor der Nase habe. Moment. Irgendwas mit Inklusion habe ich im Kopf. Inklusion und ihre Folgen. Ah, stimmt. Inklusion und ihre Folgen. Ja, Inklusion und ihre Folgen. Ja, das wollte eigentlich der Manfred Schramm sagen. Der ist aber, glaube ich, nicht da. Der hatte sich, ich kann das vielleicht mal so aus der Mail, die er so geschickt hat, beschreiben. Da gab es ja die Sony. Ihr habt das ja mitbekommen auf der Liste. Ich habe da große Schwierigkeiten hier mit dem mobilen Gerät. Aber der hatte in der Liste, beziehungsweise auch über die Mailingliste auch geschrieben, die Diskussion Heilerziehungspfleger, Logopäden und Heilerziehungspfleger und die Abrechnung in Kitas im Rahmen der Förderung von integrativen Gruppen. Und und da gibt es wohl erhebliche Probleme, dass das also demnächst nicht mehr über den LVR oder LWL laufen soll, sondern dass das nur noch über die Krankenkassenverordnung gehen soll und im Prinzip das genau entgegengesetzt dem entspricht, was wir eigentlich wollen. Aber eigentlich sollte er das dann selber etwas zu sagen. Dann würde ich sagen, sollten wir das zurückstellen, ne? Ja, also er hatte eigentlich gesagt, er wollte kommen, aber weiß auch nicht. Okay, Ausbildungsinhalte und Dauer habe ich da noch stehen. Ja, das ist dann die sozusagen das, was wir jetzt gerade besprochen hatten, kann man aufgreifen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen eine PM machen zu dem Thema frühkindliche Bildung und da ist auch die Geschichte mit dem Kiebitz. In dem Kiebitz-Gesetz ist das erste Mal versucht worden, frühkindliche Bildung zu greifen mit einem Präambel und einigen Gesetzen, die aber relativ vage sind und auch da in diesem Rahmen gibt es den Paragraph 11, wo drin steht, wie Qualität sein soll, aber das ist ganz, ganz oberflächlich im Kiebitz beschrieben und das haben wir eben ja schon beschrieben, wir wollen eigentlich mehr, wir wollen eigentlich Qualität mehr definieren, wir wollen, wie schon nach Quereinsteiger, wie wir es eben gesagt haben, auch die Möglichkeit geben, aber mit mehr Qualität und auch die Aufwertung des Erzieherberufs. Und das besagt dieses Kiebitz, dass wir das erweitern, dass dieses Gesetz weiter ausgebaut wird. Das müsste man sich dann nochmal angucken. Ich kann leider keinen Link posten dem Paragraph 11. Und das war eigentlich die Idee, das nochmal aufzugreifen. Haben wir aber eben besprochen. Okay, dann habe ich das jetzt da nochmal hinten dran geschrieben, dass das zum Teil Inhalt der PM wird. Ja, genau. Das ist die Qualität der frühkindlichen Bildung. Muss ein neuer Standard entwickelt werden. Okay, so. Haben wir noch was? Sitzungstermine. Können wir kurz eben aufschreiben, wann die nächsten Sitzungen alle sind? Weil wir haben ja immer alternierend Mittwochs und Donnerstags irgendwie. Ja, also, Sekunde, ich guck mal in meinen Kalender. Das war doch alle 2 Wochen und im Wechsel immer von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn wir heute jetzt beim Donnerstag sind, ist dann die nächsten 2 Wochen Mittwochs. Genau. Vierter Mittwoch im Monat. Genau. Also der nächste wäre dann der 25. Juli. Yep. Dann der 9. August. Dann der 22. August. 6. September. 19. September. 26. Nein, nicht 19. Dann der 11.10. 24.10. 8.11. 28.11. 13.12. Und der 26.12., wobei ich mal davon ausgehe, dass denen der ein oder andere reißen wird, der zweite Weihnachtstag. Wieso? Da ist es dann doch schon wieder langweilig. Ist klar. Und die Familie nervt auch. Die nerven sowieso immer. Zweiter Weihnachtstag ist immer nur die Frage, dann Mumble oder Disco, ne? Ja, okay, Mumble. In England ist das noch viel schlimmer. Da ist über Weihnachten ja alles geschlossen, wirklich alles geschlossen. Da kannst du auch nicht mehr in den Pub gehen. Und entsprechend wird das Fernsehprogramm immer zunehmend progressiv brutaler, bis am zweiten Weihnachtstag dann nur noch die brutalen Horrorfilme kommen. Oder war es Silvester? Ich glaube, die ganze Woche ist da alles dicht. Egal, wir schweifen. Aus Gründen. Genau. Ja, gut. Ich dränge ein bisschen. Wilk, ich habe dir eine Mail geschrieben mit dem Padlink. Über die Liste können wir es dann ja irgendwie in 2 Tagen schicken oder so. Wenn da schon irgendwas steht. Ja, ich hab's bekommen, hab auch gerade kurz nochmal ein Danke zurückgeschickt. Ja, ich werde mich an die Arbeit begeben. Es sollte jetzt nicht als die Peitsche des Sklaventreibers kommen. Hast du auch mal ganz nett. Manchmal, aber nur manchmal. Gab's doch mal so einen Song von den Ärzten, ne? Okay, wenn ansonsten nichts mehr anliegt, höre ich Gegenrede. Dann würde ich sagen, nee, von mir nicht. 21:10 machen wir jetzt hier heute mal früh den Sack zu. Wunderbar. Alles klar, bis die Tage. Jo. Okay, schönen Abend noch. Ja, tschüss.